Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde. Dienstagnacht. Wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, das hier ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Anja und Anja ist 34. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Hallo. Ich habe was ganz Trauriges zu berichten. Und zwar, ich bin stolze Pferdebesitzerin und stehe in so einem kleinen Offenstall, viel in Eigenregie. Die Pferde stehen halt auf der Koppel, so wie sie halt auch stehen sollen. Ne? Mhm. Halt sehr artgerecht. Und ja, das ist ein Pferd uns jetzt leider zum Verhängnis geworden. Und zwar am Donnerstag, also Christi Himmelfahrt Donnerstag, war ein Pferderipper bei uns auf der Koppel und hat ein Pferd getötet. Ach. Und eine andere Stute verletzt. Wo ist das passiert? In der Nähe von Hamburg, Osten. Ein Pferderipper, also ein Pferdemörder. Ja. Was hat der mit dem Pferd gemacht? Der Quäler, keine Ahnung. Der hat das das Pferd jetzt, was getötet wurde, also der musste eingeschläfert werden. Die haben noch versucht, ihn zu retten in der Tierklinik, aber die konnten ihn gar nicht mehr operieren. Die haben ihn dann gleich erlöst. Was hat der Täter gemacht? Genau. Der hat Also musst du dir vorstellen, du kennst doch so ein Rechen oder so eine Harke. Mhm. Und die benutzt man ja auch so zum Mist wegmachen und so, also so eine Mistharke. Ja, genau, klar. Und mit so einem langen Stiel. Eine Mistgabel, kann man sagen. Genau, ja. Aber halt schon vorne, nicht so wie so eine Gabel, sondern wie so ein Rechen gemacht, ne? So mit so ganz vielen Metallteilen so dran, genau. Ja. Und das hat halt einen Stiel, der ist so über einen Meter lang. Ja. Den hat er ihm hinten in den After reingerammt und dann perforiert das natürlich den Darm komplett durch. Und das ist also bis in den Magen reingegangen. Und das Pferd hat das also noch ein paar Stunden auch im Körper gehabt und ist nicht zusammengebrochen, sondern der muss ja also Schmerzen gehabt haben. Unfassbar. Hat der Täter das in der Nacht gemacht? Das wissen wir nicht genau. Wir vermuten es, dass es am frühen Donnerstag morgens war. Also wahrscheinlich im Hellen auf jeden Fall. Weil also man weiß gar nicht so genau. Dunkel, da hätte der gar nichts sehen können im Stockdunkel. Ach so, aber man weiß gar nicht genau, wie lange das Pferd gelitten hat. Nee, leider nicht richtig. Irgendjemand hat das Pferd dann entdeckt mit dem... Und zwar die Mutter meiner Freundin, der das Pferd gehört. Ach so. Und mein Pferd stand halt, ich habe das mit meiner Freundin also da 12 Jahre lang gemacht. Ich habe mich jeden Tag ja mit um den gekümmert. Das heißt? Wie mein zweites Pferd. Das heißt, das hätte dein Pferd auch treffen können? Mein Pferd hat einen Schutzengel gehabt. Muss ich dazu sagen, der ist relativ groß. Also der hat schon so 1,80 Rücken ungefähr. Also das ist ein ziemlich großer und vielleicht hat der oder die Täter, wir wissen das ja nicht, vielleicht auch ein bisschen Respekt oder Angst vor dem gehabt. Die Stute, die verletzt wurde, ist halt eine ganz kleine. Ach so. Und die wurde auch an der Scheide, also im Scheidenbereich verletzt. Also man fand dann das Pferd vor, das stand noch und hatte aber diesen Gegenstand im After. Hat diesen Gegenstand noch hinten drin gehabt, im Bauch, sozusagen. Und hat tierische Schmerzen gehabt. Ja, ne? War aber schon kurz vorm Zusammenbrechen. Eigentlich hat dann alles willenlos mit sich noch machen lassen, in den Hänger rein und dann sind die noch in die Tierklinik gefahren und der hatte schon eine ganz niedrige Herzfrequenz nur noch, also die haben ihn dann recht schnell erlöst. Da war gar nichts mehr zu machen. Nee. Wie können? Die Stute ist verletzt worden, also hinten auch, nur musst du dir vorstellen, Domian, eine Stute, die hat ja die Scheide hinten, das ist ja dann schon auch wie bei einer Frau so ein bisschen so eine Röhre. So, Und der hat das wohl da bei ihr versucht, aber die muss sich wohl gewehrt haben. Und die Tierärztin hat also auch festgestellt, dass der wohl auch wie eine Art Schlinge oder Strick versucht hat, ihr ums Hinterbein zu legen. Und dann, weil sie da so Schürfstellen hatte. Und da haben wir aber auf der Koppel auch nichts gefunden. Also der hat sich da den Gegenstand bei uns, also die Tatwaffe sozusagen bei uns genommen, hat aber eventuell einen Strick oder irgendwas mitgebracht und die muss sich gewehrt haben. Also bei ihr hat das nicht geschafft, sie also so zu verletzen. Eine furchtbare Tierquälerei. Ja. Eine furchtbare Tierquäler. Hat die Polizei irgendwas? Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Hat die Polizei bei euch da im Norden irgendeine Spur, wer es sein könnte? Nee, also die Polizei war da. Die haben auch alles aufgenommen. Also die waren selber total platt. Also die Polizistin, die eine, die ist weinend von dem Stall runter. Die konnte sich das gar nicht mit angucken. Mhm. Der Mann selber hat relativ regungslos gestanden, hat Spuren, also von der Fingerabdrücke, irgendwas haben die gar nicht genommen. Mhm. Du musst dir vorstellen, Tiere werden als Sache behandelt. Ja, es ist im Grunde Sachbeschädigung. Ja, ich weiß. Ja, ja. Es gibt von eurer Seite auch nicht den leisesten Tatverdacht, was ihr vermutet. Bitte nicht jetzt äußern, aber so unter euch wird irgendwas gesprochen? Nein. Das nicht. Also das ist so gut wie das ist völlig ausgeschlossen. Ist das zum ersten Mal passiert? Auf unserer Koppel, ja. Ja. Bei uns und überhaupt in der Gegend. So. Also wir haben jetzt recherchiert im Internet ein bisschen, dass wohl sowas vor ein, zwei Jahren mal in der Nähe in Hamburg im Raum mal vorgekommen ist, aber da wurde auch keine Tiere gefunden. Ich meine sowas auch schon mal gelesen zu haben. Ja, in Niedersachsen waren ganz viele Fälle. Jetzt müsst ihr ja, oder du auch als Pferdebesitzerin in der Nachbarschaft große Angst haben, das Pferd nachts draußen zu lassen. Ja, das ist jetzt auch das Problem im Moment, weil wir haben ja erstmal meinen noch da stehen und die Stute und wir haben so schnell keinen anderen Stall jetzt gefunden auf die Schnelle, der halt auch einigermaßen, wir haben ja, musst du dir vorstellen, diese Haltung, die wir betrieben haben, ist auch so ein bisschen kostengünstiger aber eben auch sehr artgerecht. Wie soll das jetzt gehen? Meine finanziellen Mittel, wir wissen im Moment, ich habe in der Umgebung keinen passenden Stall für meinen Großen vor allen Dingen auch nicht gefunden. Die Ponys bringt man mal schneller noch unter irgendwo. Ne? Also das heißt, im Moment ist das Pferd noch, steht es und da? Ja, wir versuchen relativ oft Wache zu halten, hinzufahren. Mhm. Wobei die Polizei und auch eigentlich alle, die es jetzt gehört haben und mit denen wir gesprochen haben, eigentlich alle gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die jetzt nochmal da wieder hinkommen und das nochmal machen, ist eigentlich relativ gering, aber trotzdem hat man natürlich Angst, wenn man ein Pferd besitzt. Und ich hätte auch tierisch Angst, dass man... Ja, und wir haben sehr viele Ställe halt in der Umgebung, die halt auch, sehr, sehr teuer und ein bisschen so hochwertiger sind von den Haltungen jetzt. Aber die haben natürlich auch alle Angst und die sind alle alarmiert, ihre Pferde da jetzt draußen zu stehen. Das sind ja auch, furchtbar. Ist ja auch wert. Ja, also die Pferde, die natürlich, sind, klar. Also, schlimme Geschichte. Hoffen wir nur, und die Polizei macht halt fast gar nichts. Das ist das Schlimme. Wir haben eine Belohnung ausgesetzt. Die Belohnung ist durch Leute, die sich dafür, das war halt in der ganzen Tagespresse, in der regionalen Zeitung. Ja, morgen ja. kommt nochmal ein Artikel in die Bild sogar. Mhm. Haben Leute angerufen, dass die Belohnung ist jetzt auf über 2.000 Euro zur Ergreifung des Täters. Aber wir haben noch nicht mal einen Ansatz. Ist das jetzt nur so ein Perverser? So ein wie pervers muss also, man überhaupt sein? Ich hoffe nur sehr, ich hoffe ausgesprochen, dass man diesen Täter findet und dass der entsprechend verurteilt wird. Ja. Dass natürlich sowas nie wieder vorkommt. Ja, traurige Geschichte. Wenn man ihn findet, ne? Wenn man ihn findet. Ja keine Spuren. Ist ja, ja, ja. Hoffentlich passiert es nicht wieder. Hoffentlich passiert es nicht wieder. Ja, ja. Liebe Anja, alles Gute dir und deinem Pferd. Wie heißt es denn? Mein Pferd, der heißt Attila. Der Attila? Groß, ja. Super. Ja. Also, schöne Grüße an Attila. Mach ich. Tschüss, Anja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. An dieser Stelle schon mal der Hinweis auf morgen, auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt Leben ohne Sex. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich ganz ohne Sex leben. Vielleicht bedingt durch einen Unfall, eine Krankheit oder ein Verbrechen. Oder die sich bewusst und gezielt gegen Sex entschieden haben und die sagen, ich lebe so und so ist es auch gut, wie ich lebe. Wenn ihr morgen gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Leben ohne Sex, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, gerne auch während der Sendung dann ab 1 Uhr. Leben ohne Sex, unser Thema morgen, heute freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Herzlich willkommen, Ralf, 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Ralf. Um was geht's? Es geht um das Thema BDSM und Virtualität. Oh, jetzt musst du aber erstmal übersetzen. BDSM, das übersetzt man normalerweise immer Bondage, Disziplin, Sadomasochismus. So, das heißt auf gut Deutsch? Ich würde es anders übersetzen. Also das heißt normalerweise Fesselkunst, Disziplin, Sadismus, Masochismus im Wechselspiel. Jetzt sind wir immer noch nicht schlauer. Also, es ist eine besondere Spielart der Sexualität. Richtig, genau. Ich übersetze es mal ganz profan. Wo der eine sich fesseln lässt und sich den Arsch versohlen lässt. Ist es so? So ungefähr, ja. So ungefähr von einem anderen. Und derjenige, der gefesselt ist, macht das natürlich freiwillig. Der sich fesseln lässt und findet das irgendwie sexuell attraktiv. Könntest du in einfacher Weise so sagen. Prima. Aber ich würde lieber anders definieren. Und zwar definiere ich das normalerweise als Bündnis durch selbstloses Miteinander. Oh, das ist ja schon fast Philosophie jetzt. Ein Bündnis von selbstlosem Miteinander. Ja. Was war das gerade? Virtuell hast du auch noch mit reingebracht? Richtig, weil ich habe das Virtuelle jetzt mittlerweile als Ventil, weil ich das Real nicht mehr ausleben kann. Also was heißt jetzt virtuell? Virtuell heißt, ich agiere in Second Life. Ach so, ich verstehe. Lebe da praktisch als Avatar in einem zweiten Ich. Ach du, also jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr erklären. Second Life ist eine Parallelwelt im Internet, wo man eigene Persönlichkeiten annehmen kann, wo es Städte gibt und Firmen, alles ist so wie in unserer Welt, aber es ist alles eine Scheinwelt im Internet. Richtig. So, und da bist du eine Persönlichkeit, die auf diese Art der Sexualität steht. Richtig, da bin ich seit 4 Jahren mittlerweile eine Persönlichkeit. Ich habe eine Zeit lang als Ausbilder gearbeitet, als sogenannter Top, weil ich habe auch eine reale Ausbildung. Wollen wir es nicht zu speziell machen, sonst versteht kein Mensch ein Wort. Erstmal die grundsätzliche Frage, was mich immer interessiert, was ich auch nicht verstehen kann. Wieso begeben Menschen sich in so einen künstlichen virtuellen Raum, wo wir doch unsere Welt haben und man kann draußen wirklich real alles erleben? Warum? Ja, bei mir ist es zwangsläufig durch meine Erkrankung. Ich habe beispielsweise diese Herzrhythmusstörungen, ich habe meine Unfälle gehabt, ich habe 22 OPs in 11 Jahren gehabt und kann meine Sexualität nicht mehr ausleben, ich bin nicht mehr erektionsfähig. Deswegen habe ich mir nach einer Möglichkeit gesucht, meine Sexualität anders auszuleben. Verstehe, dann ist das natürlich überzeugend und auch ein guter Ausweg letztendlich. Sonst hätte man 80% der Sexualität spielen sich ja nur mal im Kopf ab. Absolut, ja. Das lässt sich auch nicht leugnen. Und ich meine, es kann auch wirklich eine wunderschöne, befreiende Sache sein. Finde ich sehr überzeugend. Das heißt, normalerweise, früher mussten die Leute sich ja mit ihrem Schicksal abfinden, sie hatten gar keine Sexualität mehr. Jetzt geht man ins Internet, in diese Fantasiewelt hinein und lebt diese Sexualität in der Fantasie aus. Genau, aber da ist auch eine ganz große Gefahr bei. Nämlich? Weil die meisten Leute, die da praktisch dann irgendwie versuchen, sich reinzufühlen in die ganze Materie, die treffen dann auf die sogenannten Doms vom Typ Aldi, so nenne ich die immer. Doms vom Typ Aldi. Doms heißt... Doms, das sind praktisch die Herren, die Master, die Sirs, die meinen, sie können mit einer Frau umspringen, die behandelt wie Dreck, oder auch mit einem Mann umspringen, wie sie können. Achso, das heißt, du triffst da wieder auf andere Fantasiegestalten, die nicht unbedingt sehr gut mit dir umgehen. Mitunter ja. Ja. Und dem möchte ich immer ganz massiv begegnen und versuche, den Leuten da beizubringen. Weil, wie gesagt... Okay, das ist da ja auch nicht so schlimm, weil es ist ja alles Fantasie und nicht real. Dann geht man zum nächsten. Ja, das ist das Problem. Ja. Für die meisten Leute ist es nämlich auch zum größten Teil sowas von real, weil sie bestimmte Empfindungen, bestimmte Verhaltensweisen und Sehnsüchte mit ins Reale rübernehmen. Ach so, das heißt... Das heißt, die Identifikation, die ist mitunter so schnell und so groß, dass die Leute abhängig werden von den Figuren. Verstehe. Der Hörigkeitsgrad ist extrem hoch. Wie ist es denn bei dir? Erlebst du denn in der Regel, kannst du denn deine Sexualität in der Regel gut ausleben in dieser Fantasiewelt, im Netz oder eher nicht? Ich würde sie gerne lieber real ausleben, aber das ist mir leider nicht möglich. Das ist mir klar. Ich frage ja, wie kannst du sie denn, in der Regel ist es gut, wie du es erlebst im Netz oder nicht? Also ich würde mal sagen, es ist nicht nur gut, sondern es ist auch beispielsweise für andere Leute eine Orientierung. Ich frage dich ja, bist du denn mit dem, was du da machst, eigentlich zufrieden? Abgesehen davon, dass du es natürlich real lieber machen würdest, klar. Ich bin damit zufrieden. Ja. Nur ich habe auch festgestellt, dass ich in der Beziehung auch als Vorbild für andere Leute agiere, die praktisch diese Sache noch nicht so gesehen haben, noch nicht die Möglichkeit gesehen haben. Ja. Der Name Seelentraum, unter dem agiere ich auch. Der ist also in Second Life ziemlich bekannt. Ja, das ist natürlich für uns, die wir da nie drin waren, meine Person eingeschlossen, immer alles so schwer vorstellbar. Ja. Du bist dann irgendeine Person und dann lernst du eine andere Person kennen und dann macht ihr Sex miteinander. Nee, du musst dir beispielsweise so vorstellen. Du hast beispielsweise eine bestimmte, nennt sie Sim, das ist praktisch die Landschaftsfläche, wo das alles stattfindet. Da kann beispielsweise eine Stadt draufstehen, da kann beispielsweise ein Schloss draufstehen. Ja. Was natürlich bei BDSM natürlich ziemlich reizvoll ist, wenn das ein Schloss ist. Ja. Und in dem Schloss gibt es verschiedene Bereiche. Ja. Da ist ein Clubbereich, wo getanzt wird. Ja. Dann ist da ein Lehrbereich, wo praktisch unterrichtet wird, wie man sich als Sub verhält, wie man sich als Top verhält und so weiter und so fort. Du darfst nicht so viele Worte benutzen, die wir alle nicht verstehen. Sub und Top versteht kein Mensch. Der Sub ist der Untergeordnete, Top ist der Übergeordnete. Ah, okay, okay. Also der dominante und der devote Part. Das ist ja eine richtige Fachwelt, ist das ja. Ja, also in diesem Schloss hält man sich dann auf und sucht sich einen Raum zum Beispiel aus in dem Schloss, wo es zur Sache geht, was einem so gefällt. Richtig. Mhm. Wo hältst du dich da meistens auf, in welchem Raum? Ich habe entweder meinen eigenen Bereich, das heißt meinen eigenen Wohnbereich, den ich mal eingerichtet habe mit meiner Herrin. Ja. Oder aber ich benutze diese Gemeinschaftsräume. Ah ja. Und da sind dann mehrere Leute und das ist dann wie so ein Club, wie so ein Sexclub im realen Leben auch. Richtig. Ja. Beispielsweise dieses Castle Black Heaven, das ist von auch offener Bekannten von mir. Die leitet das auch schon seit Jahren. Ja. Und das ist mir auch so eine Anlaufstelle, wo sich Leute informieren können, was ist BDSM. Okay. Also, was ich interessant finde, ist wirklich, dass du sagst, aufgrund der Erkrankung ist das für mich eine Alternative jetzt, dass ich meine Sexualität ausleben kann. Ja, richtig. Wie lange bist du schon in diesem Second Life? Ich bin seit Oktober 2006 im Second Life. Achso, und wie viele Stunden am Tag bist du da drin? Am Tag so zwischen 6 bis 8 Stunden Minimum. 6 bis 8 Stunden hängst du vor dem PC? Ja, richtig, weil ich habe ja erst praktisch mein Tor zur Außenwelt. Ich bin gebehindert, ja. Ich bin ausgesteuert, ich bin seit 16 Jahren nur noch zu Hause. Ja. Und ist dann praktisch dann für mich eine Art Ventil. Verstehe. Das heißt, du bist auch in keiner Beziehung? Leider nein. Nein. Ich war 11,5 Jahre verlobt. Mhm. Allerdings scheitert das grundsätzlich daran, dass ich eine andere Sexualität brauche. Ja. Und dass ich sie leider nicht befriedigen kann. Weil ich ja nicht reaktionsfähig bin. Also, würdest du einerseits in unser Thema morgen reinpassen, andererseits auch wiederum nicht. Das Thema morgen heißt ja Leben ohne Sex. Real lebst du ohne Sex, aber im Kopf lebst du mit sehr viel Sex. Also im Kopf vögeln mich auf Deutsch gesagt mehr durch die Landschaft als alle anderen. Und vor allen Dingen vielleicht sogar noch mehr als früher im realen Leben. Mit Sicherheit. Ja. Ja, Ralf, danke für die für den kleinen Einblick in eine sehr geheimnisvolle Welt, für die meisten wahrscheinlich. Ja, falls du nochmal so ein Thema hast, kann ich mich gerne dazu äußern. Das ist kein Thema. Das glaube ich. Virtuelle Welten, also das ist faszinierend. Das glaube ich. Dann einfach viel Spaß dir weiterhin. Alles danke Gute. Dir, tschüss, Ralf. Ciao. Jo, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Herzlich willkommen, Ingrid 44. Hallo. Ja, hallo. Hallo Ingrid. Guten Abend. Unverhofft kommt oft, das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass ich mal anrufe. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist Morphiumbehandlung und chronische Schmerzerkrankung. Ja. Ich habe also gestern reagiert auf die erste Dame, die anrief. Das war eine Dame, die morphiumsüchtig geworden genau. war, über 10 Jahre sehr darunter gelitten hat, ja. Genau, und da ist mir schon bei dem Beitrag erstmal so ein bisschen die Hutschnur hochgegangen. Warum? Weil ich, Deutschland ist, was Morphiumbehandlung angeht, ein ziemliches Stiefkind. Mhm. Und es ist einfach so, dass es für chronische Schmerzpatienten eine sehr segensreiche Behandlung sein kann. Absolut. Ich glaube, da haben wir auch gestern keinen Zweifel dran gelassen. Da hast du völlig recht. Das ist für schwerkranke Menschen eine Gnade, ist ein Segen, dass man das Medikament hat. Ja, aber also ich hatte schon den Eindruck, es wird schon so ein bisschen der Eindruck vermittelt, dass die Gefahr der Abhängigkeit sehr groß ist. Ja, ist es ja vielleicht auch, ne? Wenn man nicht darauf achtet und es weiter einnimmt, wenn man es eigentlich nicht mehr nehmen muss. Ja, normalerweise ist es aber so, dass wenn man wirklich sehr starke Schmerzen hat, muss man es nehmen, klar. Also erstmal so eine Rauschwirkung, wie es beschrieben wurde, überhaupt nicht entsteht. wie es jetzt bei jemandem, der keine Schmerzen hat, würde sicherlich in einen Rauschzustand kommen. Das entsteht aber gar nicht. Naja, Rauschzustand hat, glaube ich, die Anruferin gestern auch nicht gesagt, sondern so, es war ja alles egal. Ingrid, erzähl doch mal bitte, was, weswegen du das, das Morphium nehmen musst. Ja, ich habe eine chronische rheumatische Erkrankung. War auch schon mal Thema in deiner Sendung, wenn ich mich recht erinnere. Das nennt sich Safo-Syndrom. Ja. Ist eine sehr seltene halt rheumatische Erkrankung. Und und die Schmerzen hast du im ganzen Körper? Nein, die habe ich Gott sei Dank nicht im ganzen Körper. Es kann den ganzen Körper betreffen. Bei mir betrifft es in erster Linie ein Gelenk im unteren Rückenbereich, also ein Gelenk im Becken, was leider so ein bisschen verhängnisvoll ist, weil dort der Ischias entlangläuft. Ach so. Und das verursacht sehr, sehr starke Schmerzen. Grausam starke Schmerzen. Das heißt, du bist, wenn du nichts einnehmen würdest, wärst du völlig vereinnahmt von den Schmerzen? Ja, ich kann, also ich habe das seit 19 Jahren. So lange schon? Musste mich jahrelang mit diesen Schmerzen rumplagen und würde so weit gehen, also ich würde vielleicht nicht mehr leben, weil ich irgendwann auf irgendeine Brücke gegangen wäre, sage ich immer. Schmerz kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Absolut, absolut. Und rheumatische Erkrankungen sind ja nun sehr schwerwiegende Erkrankungen, die auch therapeutisch kaum zu handeln sind, wirklich. In der Tat, ja. Das ist bei dir dann auch so. Das heißt, man kann nur Schmerzmedikamente geben, sonst gibt es keine heilenden Medikamente. Nein, wenn so ein Gelenk natürlich betroffen ist und auch erstmal relativ zerstört ist. Also ich habe es jetzt nicht so wie chronische Polyarthritis, dass man das sieht, dass die Gelenke sehr stark verformt sind. Aber es finden da halt Umbauprozesse statt, die dann halt ja auch irreparabel sind. Ja, jetzt nimmst du denn auch jetzt seit 19 Jahren schon Morphium? Nein, um Himmels Willen. Ich, ganz im Gegenteil. Das ist mir auch jahrelang verweigert worden mit dem Hinweis auf mein Alter. Also ich kriegte schon auch zu hören, sie sind einfach zu jung für eine Morphiumbehandlung. Ach. Und seit wann bekommst du es jetzt? Seit 3 oder 4 Jahren. Ja, und wie kommst du damit zurecht? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, die Schmerzen sind im Griff? Ja. Sind die ganz weg? Nein. Die sind sehr gut im Griff, wenn ich keinen Schub habe. Also die Krankheit verläuft auch in Schüben. Dann gibt es schon mal auch so Zustände, wo der Schmerz nahezu unbehandelbar ist. Ja, ja. Das ist Gott sei Dank selten und man übersteht es irgendwie. Ist denn die Dosierung, die du bekommst, ist die mittel, ist die hoch, ist die niedrig? Im Moment ist sie sehr niedrig. Ja. Und bemerkst du denn auch solche Veränderungen, wie gestern die Anruferin erzählte? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ja. Denn armer Mitarbeiter, also Kompliment an die Mitarbeiter, sind ja sehr nett, Herr Grichte, erstmal. Ich habe wirklich, mir ist der Kamm geschoren so ein bisschen, weil ich natürlich denke, Moment mal, also es entsteht ja auch bei Leuten dann möglicherweise eine Angst. Also ich möchte die Angst für Leute, die wirklich unter Schmerzen leiden, kann ich nur sagen, geht diesen Schritt. Ja, also ich möchte, es tut mir leid, wenn das irgendwie so missverstanden wurde. Ich glaube, das war auch absolut nicht das Anliegen der Anruferin. Wir sind uns alle im Klaren, wenn man schwer erkrankt ist, wenn man starke Schmerzen hat, ist dieses Medikament wirklich ein Segen, dass man das hat und man soll das auch einsetzen, absolut. Schritt ins normale Leben, ja. Ja. Also nicht, dass da irgendwie den Beigeschmack, das ist eine Droge und die kann man irgendwie falsch verwenden und so. Nein, das haben wir hiermit klargerückt, glaube ich. Ja, das ist schön. Gut, Enkel. Aber du hast ja dann aufgrund der Entwicklung der Erkrankung auch nicht die Hoffnung, mal wieder davon weg zu kommen, oder? Also, von der Morphiumbehandlung, meine ich. Ne? Ja, doch. Also, weil es bildet sich ja ein Schmerzgedächtnis und dieses gilt es dann halt zu bekämpfen. Ich finde, man sollte die Hoffnung natürlich nie aufgeben, dass das bedarf natürlich ein Schmerzgedächtnis, was sich über 10 Jahre gebildet hat, geht nicht von heute auf morgen weg. Ja. Aber wenn die Ursache des Schmerzes doch nach wie vor auch noch da ist. Ja, gut, aber ich meine, es gibt ja natürlich noch, eine Morphiumbehandlung sollte nie alleine stattfinden. Man sollte sich psychologische Hilfe suchen, also sich psychisch sehr gut stabilisieren. Ja, ja. Und man wird ja auch hart im Nehmen. Das glaube ich, ja. Ja, das glaube ich. und man entwickelt auch Techniken, mit Schmerz umzugehen. Mhm. Das sehe ich nicht so, bei mir zumindest. Würde ich die Hoffnung nie aufgeben, ja. Aber also meinen Schmerz ablassen und ich kann dann natürlich nur raten, mit einem wirklich guten Schmerztherapeuten zu reden, ja genau. Mhm. Zu arbeiten. Ja. Ingrid, ich wünsche dir wirklich, dann, dass du es für dich dann so in den Griff bekommst, dass es für dich und dein Leben richtig und gut ist. Und schön, dass du angerufen hast, um das klarzustellen, falls das irgendwelche, wenn das andere Leute auch so empfunden haben, so war es wirklich nicht gemeint von niemandem gestern. Ja. Gut. Liebe Ingrid, alles Gute wünsche ich. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Jill, 27, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ich rufe an, weil ich arbeite halt in einer Nachtbar. In einer Nachtbar? Ja. Ja, als was? Als Prostituierte. Ja. Wie lange schon? Insgesamt seit 8 Jahren. Mhm. Und ich lebe mit einem Mann zusammen, der das ganze Geld von mir abnimmt. Also ist er Partner und Zuhälter quasi in einer Person? Richtig. Und das geht seit 8 Jahren so? Nein, wir sind seit 3 Jahren zusammen. Ja. Und ich habe ihn damals kennengelernt und habe ihm dann nicht von Anfang an erzählt, was ich mache. Und ja. Was macht er denn vom Beruf? Er ist arbeitslos. Ach so. Also er kommt nicht aus dem Milieu irgendwie? Nein. Nee. Und es hat irgendwie damit angefangen, wir sind dann zusammengezogen und ich war der Meinung, ich möchte ihn nicht belügen. Mhm. Habe dann die Wahrheit gesagt, er hat auch seinen 16-jährigen Sohn mit in die Beziehung gebracht. Und wie hat der denn zum ersten Mal dann reagiert, als du gesagt hast, ich arbeite als Hure? Das wäre für ihn in Ordnung. Ah. Und dann fing das an halt mit, kannst du mir mal ein paar Euro leihen, ich muss eine Rechnung bezahlen. Und aus dem Leihen wurde dann, jetzt gibst du mir das Geld und Kontrollanrufe. Ich kann über Tag das Haus nicht alleine verlassen, ist immer jemand bei mir. Und das geht jetzt seit Jahren so? Das geht jetzt fast 3 Jahren. Seit 3 Jahren so, genau. Mhm. Du arbeitest fest in dieser Nachtbar. Ja, richtig. Und wenn ich fragen darf, so grob, was verdienst du im Monat? Das ist unterschiedlich. Das kann man mehr mal weniger sein. Naja, reden wir so über 2, 5 oder 10.000? Nee, so 1.000 bis 2.000. Mehr nicht? Die Zeiten haben sich auch ziemlich geändert. Und du arbeitest jeden Tag da? Ja. Wie viele Stunden? 6 Stunden, 7 Stunden. Dann sind 1.000 aber kaum zu glauben. Ja, ich sag ja, die Zeiten haben sich geändert. Das ist natürlich, man kann auch mal mehr Glück haben, dann hat man auch schon mal was mehr, ne? Achso, du hast natürlich nicht immer freier, sondern du sitzt auch da schon mal in der Bar und du sitzt einfach rum und wartest auf mich. Ach so. Aber kein Festgehalt, ich arbeite auf Provision. Ja, verstehe. Mhm. So, und der nimmt dir dein ganzes Geld ab. Richtig, aber also mir bleiben vielleicht 5 Euro für Zigaretten und grundsätzlich ist meine Karte aufgeladen, ja. Dass ich mich melden kann. Ja. Und er ruft auch mal zwischendurch bei mir an. Ja. Dass, wenn ich dann nicht ans Telefon gehe, dann geht er davon aus, ich habe zu tun. Und dann möchte er natürlich auch morgens Geld sehen. Wenn morgens kein Geld kommt, dann habe ich natürlich richtig Ärger, ne? Vom Schlagen her bis über Beschimpfungen und mit Drohungen. Und es ist mittlerweile so weit, dass ich angefangen habe, mich zu ritzen. Mhm. Aus Verzweiflung. Auch unter Depressionen starken leider. Verstehe. Ich trinke sehr viel. Ich trinke jeden Tag. Jill, die einfachste Frage, die sich wohl jetzt sofort aufdrängt, ist, warum lässt du dir das bieten? Warum bist du bei dem Mann überhaupt noch? Die Angst. Das ist die Angst. Ich habe keine Familie mehr, wo ich mich dran wenden kann. Wenn du einfach weggehen, ausziehen würdest, was würde dann geschehen? Der wird mich suchen. Und der würde dich dann schlagen? Ja, nicht nur schlagen. Ich denke, dann wird auch sogar noch mehr passieren. Was meinst du? Ja, ob man dann weitergegeben wird oder sonst irgendwas. Das ist was weitergegeben wird? Weitergegeben wird, richtig. Was heißt das? Das heißt, er hat da schon so 1, 2 Leute, die auch in diesem Milieu verkehren. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht parieren würde, so als Frau, dann wird er einen Obolus für mich bekommen und die Jungs könnten mich dann da reinstecken, wo sie meinen. Verstehe. Und da ist natürlich die Angst da, weil ich auch keinen habe, an den ich mich wenden kann. Mhm. Mhm. Was macht ihr mit dem Geld? Ich weiß, dass er definitiv Affären hat. Mhm. Die wird er wahrscheinlich irgendwie auch einladen oder profilieren wollen. Mhm. Ne? Sein Sohn, der hängt natürlich da auch schon mit drin. Mhm. Der mittlerweile auch schon jetzt 16 ist. Der, also für den ist es ganz normal, wenn ich nach Hause komme, dass ich dem Geld gebe. Mhm. Und wenn es kein Geld gibt, geht er zu seinem Vater und ich kriege dann den Ärger. gibt es da irgendwie noch Gefühle zwischen dir und diesem Mann, also von deiner Seite aus? Nein, bei mir ist einfach nur noch die Angst. Nur die Angst, das ist einfach nur noch... Hass und Angst. Was für ein furchtbares Leben. Ja. Was für ein schreckliches Leben. Du lebst ja nur in Druck und Angst. Richtig. Und wenn ich halt nachts auf der Arbeit bin, wir haben ja Getränke frei, ich trinke sehr viel. Mhm. Also ich trinke mittlerweile schon fast eine Flasche Wodka am Abend. Mhm. Und kann noch arbeiten. Das heißt, wir kriegen ja auch Sekt ausgegebener Champagner und trinke das dann auch noch. Mhm. Wo bist du? Bist du jetzt zu Hause oder auf der Arbeit? Nein, ich habe jetzt Pause. Ich bin jetzt auf der Arbeit. Ach so. Mhm. Denn zu Hause wäre es heikel anzurufen. Richtig. Mhm. Zu Hause habe ich auch grundsätzlich kein Telefon, kein Handy. Es wird mir alles weggenommen. Du hast überhaupt keine so privaten Kontakte zu Freundinnen? Gar nichts. Du bist komplett an diesem Mann gekettet. Richtig. Und gehst zur Arbeit und das ist dein Leben. Richtig. Und auf der Arbeit rede ich da eigentlich auch nicht drüber. Also ich, wie gesagt, ich sitze jetzt hier im Pausenraum und... Ich würde aber sagen, das ist ein Scheißleben. Ja, das ist gar kein Leben mehr. Nee, und ich empfinde jetzt deinen Anruf auch als Hilferuf, weil ich kann nicht, nach dem Motto, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Richtig. Und das sehe ich auch. Ich sehe auch, ich sage erstmal, was ich für absolut richtig halte, dass du unbedingt aus diesem Gefängnis raus musst und du musst unbedingt auf eigene Beine kommen. Ich verstehe deine Angst und deine Sorgen. Ja. Aber diese Ängste und Sorgen haben natürlich auch schon andere Frauen gehabt in deiner Situation und denen ist es auch gelungen, da rauszukommen. Es gibt Wege und Möglichkeiten, aus so einem Korsett rauszukommen. Ja. Das würde ich gerne mit dir gar nicht jetzt hier in der Öffentlichkeit besprechen, wie man das am klügsten macht, um dich zu schützen. Ja. Ich weiß ja nicht, wer da vielleicht noch zuhört, der dich auch kennt und was weiß ich. Das würde ich gerne, dass wir das im Hintergrund machen mit dir. Es gibt zum Beispiel auch, das kann ich jetzt hier auch schon mal sagen, es gibt ja auch Beratungs- oder so eine Art Selbsthilfeorganisationen von Huren. Weißt du das? Ja, das weiß ich. Hast du mit denen schon mal Kontakt gehabt? Das Problem ist, ich kann ja immer nur Kontakte wahrnehmen, wenn er das erlaubt. Und, naja. Er weiß zum Beispiel auch, dass ich in psychiatrischer Behandlung bin. Ach, du bist in psychiatrischer Behandlung? In psychiatrischer Behandlung. Ich nehme Antidepressiva. Mhm. Und wie gesagt, ich bin auf dem Weg, Alkoholikerin zu werden. Mhm. Und also er begleitet mich zu diesen Stunden hin und holt mich auch wieder ab. Und ich verstehe, aber so wie du jetzt zum Beispiel mit mir telefonieren kannst, könntest du auch mit jemand anderem telefonieren, der dir helfen kann. Könnte ich in dem Sinne, wenn die natürlich nachts zugegen sind. Ich habe hier eine Stunde Freizeit und kann ich natürlich auch telefonieren. Ne? Ich will dir mal was sagen. In der allergrößten Not gehst du in ein Frauenhaus. Da bist du geschützt. Und von dort aus kannst du dein Leben neu organisieren und kriegst anständige Hilfe von den Frauen, die dort arbeiten und dich betreuen. Ja. Also das ist die allergrößte Notlösung, und die man sofort einleiten kann. Sofort. Du kannst dich ins Taxi setzen und ins nächste Frauenhaus fahren. Kommt keiner von den Kerlen rein. Ja. Also ich sag dir, wir werden jetzt gleich im Nachhinein im Hintergrund dich noch eingehend beraten. Diese Option, diese Möglichkeit solltest du im Kopf haben. Ja. Du bist erst 27 Jahre alt, Mensch. Du machst dir dein ganzes Leben und deine Gesundheit und alles kaputt. Du musst raus, raus, raus, raus. Du musst von diesen ganzen Kerlen, die dich kaputt machen, weg. Mhm. Können wir dich jetzt sofort zurückrufen? Ja. Das würden wir auch so, das arrangieren meine Leute, dass du sofort von meiner Psychologin angerufen wirst und alle weiteren Infos von uns bekommst. Ja, gut. Ja, liebe Jill, alles Gute wünsche ich dir von Herzen und du legst auf, wir melden uns gleich. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Angelika. Angelika ist 59. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Angelika, um was geht's bei dir? Es geht darum, ich habe vor 2,5 Jahren habe ich meinen Mann verloren, mit dem ich 40 Jahre verheiratet war. Ja. Habe auf Drängen meiner Familie mal im Internet so nachgeguckt, um jemanden kennenzulernen. Also raus gehe ich nicht, ich gehe nur arbeiten. Mhm. Ich würde also ständig jetzt den Rest meines Lebens alleine bleiben. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht und da habe ich dann im Februar auch jemanden kennengelernt. Und wir hatten dann auch geschrieben erst, dann telefoniert und dann uns gegenseitig besucht. Mhm. Also im Internet kennengelernt? Ja. Ja, ja, doch, also war schon ganz schön bis jetzt. Und jetzt hatten wir beschlossen, am Wochenende, das ist das lange Pfingstwochenende, gemeinsam was zu unternehmen, dass er hier runterkommt und auch hier bleibt. Ja. Ist alles halb so schlimm, aber ich habe immer das Gefühl, meinen Mann zu betrügen. Wie ist denn das Gefühl zu diesem neuen Mann? Ist das rundherum ein gutes Gefühl? Ja, fühle mich pudelwohl. Wir lachen sehr viel. Ist ein guter Typ? Ist ein ehrlicher Typ? Ja. Ja. Hattet ihr schon sexuellen Kontakt? Nein. Nein. Das ist das Problem. Das ist das Problem und du hast Sorge, das könnte jetzt am Pfingsten passieren. Also er hat mir von vornherein gesagt, er lässt mir Zeit, ich soll selbst entscheiden. Mhm. Aber ja. Wie alt ist er? Genauso alt wie ich. Ach, 59. Mhm. Und auch Solo und ungebunden und alles. Ja. Also eigentlich stimmen alle Voraussetzungen. Ja. Wie weit wohnt ihr auseinander? 27 Kilometer. Ach ja, das geht ja. Das ist ja auch noch. Gleiche Interessen, gleiche Meinungen. Ja. Also irgendwo macht mir das schon Angst, weil alles auch so stimmt. Ja. Na? Ja. Ja, es macht ja Angst, aber es ist natürlich auch ein großes Glück, so jemanden gefunden zu haben. Ja, das kriege ich immer wieder zu hören. Muss ich trotzdem hadere ich immer mit meinem Gewissen. Ne? Erzähl mir mal ein bisschen was über deinen Mann, den verstorbenen Mann, 40 Jahre verheiratet. Wie war die Ehe? Super. Mhm. Also kann ich nicht klagen. Ja. Wie das auch immer mal so ist, auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber ansonsten rundum super. Ja, er ist vor 2,5 Jahren, sagst du, verstorben. Wie ist er verstorben? Ja, er hat einen Bypass oben im Oberschenkel gekriegt und ja, 3 Tage später war er tot. Also ein plötzlicher Tod? Ja. Es ging keine lange, schwere Krankheit voraus? Nein, gar nichts. Samstags morgens plötzlich komme ich ins Krankenhaus und war er tot. Das heißt, ihr habt das nicht erwartet? Nee. Und habt auch entsprechend gar nicht gesprochen über einen eventuellen Tod? Also das war gar kein Thema? Nee, überhaupt nicht. Hast du das Gefühl gehabt, in all den Jahren, dass dein Mann dich sehr geliebt hat? Ja. Ja? Ja. Das kommt aber sehr von Herzen jetzt. Ja. Das Gefühl war da. Mhm. Und du hast ihn auch geliebt? Ja. Angelika. Ja. Ich könnte meine Seele verwetten, ich sage es mal ganz salopp, wenn dein Liebster, also dein Ehemann, uns von oben jetzt zuguckt, der hat dich so sehr geliebt, der würde jetzt sofort sagen, Mensch, Angelika, mach du dir ein schönes Leben und genieße du deine Zeit noch, die du hast. Das sagt meine Tochter auch. Ja, das mindert deine Liebe zu deinem Mann, die du 40 Jahre gehabt hast, mindert das nicht im Geringsten. Das macht die Liebe und deine Vergangenheit nicht kaputt. Deine Vergangenheit und deine Liebe, die hast du für dein ganzes Leben zu deinem Ehemann. Mhm. Du hast jetzt getrauert und jetzt ist eine andere Zeit und das Schicksal hat dir wirklich ein großes Glück beschert. Das ist ja nur wirklich ein Glück, wenn man jemanden findet, auch in dem Alter. Je älter man wird, glaube ich, ist es umso schwieriger, jemanden zu finden. Ja. So, und wenn du dann jemanden gefunden hast, wo das so stimmig ist, nimm es hin und genieße es. Ich bin so sicher, dass dein verstorbener Ehemann sagen würde, Angelika, mach es, weil er dich geliebt hat. Ja, das kriege ich auch immer wieder zu hören. Sagt deine Tochter auch? Meine Tochter, Tochter. Meine Tochter ist natürlich voll begeistert. Meine Tochter hat ihn auch kennengelernt und sie sagt, Mama, ist okay. Das ist eure gemeinsame Tochter von deinem verstorbenen Mann? Ja. So, und wenn die Tochter das schon auch so sagt, es ist okay, dann darfst du dir und brauchst du dir kein Gewissen machen. Ich sage es dir aus tiefer Überzeugung. Wenn ich jetzt so ein bisschen das ein Geschmäckle hätte oder so, würde ich dir das auch sagen. Das glaub mir wirklich. Nimm dieses Glück. Es wäre schon fast eine Schande und eine Sünde, wenn du das Glück nicht annehmen würdest, was dir da beschert worden ist. Oh ja, das ist... Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nicht das mache, dann bleibe ich den Rest meines Lebens allein. Ja. Ja. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Und dann sitzt du in 10, 15 Jahren da und denkst, Mann, da hat mir das Schicksal auf dem Tablett was serviert und ich hab's abgeschlagen. Nee. Also, ihr macht euch jetzt ein schönes Pfingstwochenende. Mhm. Vielleicht mit allem drum und dran, je nachdem, was passiert. Wenn du noch nicht willst, kann man das ja auch nochmal schieben. Aber ich finde auch eine sexuelle Begegnung völlig in Ordnung. Völlig. Du brauchst ja kein schlechtes Gewissen machen. Super. Angelika. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch beiden ein schönes Wochenende. Ja, euch auch. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Leben ohne Sex. Ich möchte mit Leuten sprechen, die wirklich ohne Sex leben. Wegen einer, ja, vielleicht wegen einer Erkrankung, eines Unfalls, vielleicht auch wegen den Folgen eines oder aufgrund der Folgen eines Verbrechens. Oder mit Leuten, die sich ganz bewusst gegen Sexualität entschieden haben und sagen, ich lebe ohne Sex. Leben ohne Sex, das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen 0800 220 50 50. Sendung ist wie immer zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Heute wieder Freithemennacht. Kerstin ist hier, Kerstin ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kerstin, um was geht's? Hallo, also es geht darum, dass mein Freund seit letztem Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Auch 49. Ja. Eine schwere Erkrankung? Sehr schwer, ja. Seit vorigem Jahr, wie geht es ihm jetzt heute? Er ist seit 4 Wochen im Krankenhaus, mhm, weil er musste operiert werden, weil der Tumor gewachsen ist nach einem halben Jahr Chemo. Mhm. Und auf den Zwei-Fingerdarm gedrückt hat. Das heißt, es musste ein neuer Magenausgang zum Darm gemacht werden und das Gleiche für die Galle. Und naja, er hat sich sehr schwer erholt. Also das klingt auch nach sehr schwieriger Operation. Genau. Ja. Ja, es war auch ein paar Tage sehr kritisch. Und im Moment geht es ihm relativ gut. Und da war ja vorhin die Ingrid mit dem Morphium. Mhm. Und er bekommt jetzt auch im Moment Morphiumpflaster. Ja, ja. Naja, und mir macht es eigentlich Angst. Also Morphium mag ja für viele eine Erlösung sein, aber für Angehörige macht es natürlich erstmal Angst. Warum? Weil Morphium ja auch immer bedeutet, naja, es geht nichts anderes mehr. Ja, sicher ist es ein sehr starkes Medikament, aber Morphium wird ja auch vorübergehend zum Beispiel gegeben, eben um ganz starke Schmerzen, um eine Schmerzphase zu lindern für den Patienten. Ja, genau. Also sei froh, dass er das bekommen kann und dass es das gibt, sonst würde er fürchterlich leiden. Das ist ja für ihn. Er hat seit gestern eine Schmerztherapeutin und die hat ihm jetzt Tabletten verschrieben. Mhm. Ja, da kann man mit dem Namen auch nicht viel anfangen. Mhm. Also zumindest helfen sie aber jetzt. Ja. Also er ist jetzt soweit, wir hatten jetzt versucht, auch drei Anläufe genommen, dass er mal nach Hause kommt. Ja. Dann hat er nur Schmerztropfen mitbekommen, die überhaupt nicht geholfen haben und wir mussten ihn dann nachts jeweils wieder ins Krankenhaus bringen. Diese schwere Operation, von der du gerade erzählt hast, das habe ich nicht richtig verstanden. Ist die jetzt vor 4 Wochen gemacht worden? Oder schon vor länger? Ja, am Donnerstag wären das 4 Wochen. Ach so, genau. Mhm. Mhm. Ja. Steht denn so in Aussicht, dass er vielleicht in ein paar Wochen da nach Hause kommt? Ja, erstmal steht in Aussicht, wenn die Schmerztherapie jetzt hilft, dass er am Wochenende wieder nach Hause kommt. Ach so, das ist ja aber auch schon. Aber es ist auch so, dass ich alleine zu Hause bin mit ihm dann. Mhm. Und dass natürlich die Angst dann immer natürlich da ist. Die Angst, dass irgendwas passieren könnte, oder? Erstmal oder dann natürlich auch, wenn er so leidet und die Schmerzen hat, also so wie es jetzt am letzten Wochenende war. Mhm. Naja, das ist schon anders, weil ich bin auch von morgens bis abends im Krankenhaus. Wenn ich dann abends nach Hause gehe, also es geht ihm teilweise schlecht, teilweise gut, also es schwankt immer. Die Situation, das ist ja nun, wenn man Bauchspeicherkrebs hat, ist das ja schon sehr ernstzunehmende Krebserkrankung. Ja, welche Prognosen haben die? Gar keine. Prognosen gibt es gar nicht. Also im letzten Jahr war es so weit, dass sie operieren wollten. Wir waren in Berlin in der Charité, aber dass es nicht operabel war. Ja. Also es ging nicht. Also der Tumor konnte nicht entfernt werden. Mhm. Wie weit das in den Körper gestreut ist, weißt du das? Also im letzten Jahr war es in der Bauchdecke. Mhm. Und dann ist es aber durch die Chemo und es gibt ja ein neues Medikament, das zusätzlich zur Chemotherapie verabreicht wird. Das heißt Zeba, das sind Tabletten, die man zusätzlich nehmen muss. Mhm. Und die Therapie hat sehr gut sogar angeschlagen. Mhm. Also die Werte waren teilweise so, als wenn er nicht erkrankt gewesen wäre. Mhm. Aber es hat natürlich jetzt, er hat im Februar, am 1. Februar die letzte Chemo bekommen. Hat dann erstmal eine Pause eingelegt, weil die auch sein muss, weil nach einem halben Jahr. Mhm. Und Jetzt war natürlich beim CT die Lymphknoten befallen. Naja. Also man ist in ständiger großer Angst, kann man sagen. Ja. Redet ihr gemeinsam über die Angst, die du hast und die er hat? Unterschiedlich. Also ich hatte schon bei euch mal angerufen vor 14 Tagen und auch letzte Woche, und weil ich immer so die Angst hatte, dass wir so aneinander vorbeirennen. Ich habe immer so Befürchtung gehabt, dass er mehr weiß als ich selbst. Mhm. Und dass er mir nicht alles gesagt hat, um mich zu schonen. Glaubst du, dass das so ist? Inzwischen nicht mehr so wirklich, weil am Wochenende ist seine Tochter da gewesen, die lebt in Wiesbaden. Mhm. Und die war jetzt am langen Wochenende hier, und da haben wir uns zu dritt eigentlich ausführlich unterhalten, mhm, über Testament, Patientenverfügung, mhm, und alles, was man eigentlich hätte längst machen müssen. Ja, also ist man in die Tabubereiche so reingegangen? Ja, mir fällt es sehr schwer, komischerweise. Also eigentlich hatte ich gedacht, aber man lebt ja auch schon seit fast einem Jahr damit, mhm, und kann ja mit bestimmten Situationen viel, viel besser umgehen, mhm, als jemand Außenstehender, weil wenn man jemand Außenstehenden fragt, dann sagen die immer, weiß ich nicht, also könnte ich nicht, aber man kann ja sehr, sehr viel. Ja, natürlich kann man das, wenn man vor allen Dingen betroffen ist, man muss es dann ja auch können, wenn der Ja, sicher, wenn der also Partner, man hält mehr aus, als man denkt. Absolut, ja, ja. Na, also, hast du denn den Eindruck, dass es für dich schwieriger war, dich mit diesen Dingen auch des Todes oder der Todesnähe auseinanderzusetzen, als ja, mit sicher. Ihm, als es ihm schwerfällt? Ist es für dich? Ich meine, ich bin ja immer noch in einer anderen Position. Ne? Also ich bin ja nicht diejenige, die erkrankt ist, aber es fällt mir natürlich sehr, sehr schwer, über den Tod zu sprechen. Mhm. Weil ich habe jetzt hier im letzten Jahr viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Also die Diagnose im letzten Jahr war für uns natürlich ein Schlag. Wir haben vor 2 Jahren gebaut, wir haben uns vor 6 Jahren kennengelernt mit erwachsenen Kindern, haben uns nochmal entschlossen, ein Haus zu bauen. Also einen richtigen Neuanfang nochmal zu machen. Ein richtiger Neuanfang, ja, genau. Ja. Und dann so eine Diagnose haut einen natürlich die Diagnose, ja, völlig, völlig um. Ja. Viele Fragen nach dem Warum und wieso gerade ich. Mhm. Aber die haben wir irgendwann, und wir haben auch, also ich muss auch sagen, dass wir jetzt auch mit der Chemo und auch mit der Diagnose eigentlich nicht so schlecht gelebt haben. Mhm. Also warst du denn mal zum Beispiel dabei, wenn ein Arzt mit ihm gesprochen hat? Na, eben nicht. Will er das nicht? Weiß ich nicht. Wäre das für dich, würdest du das gerne, dass du auch mal mit einem Arzt sprichst? Naja, ich habe es ja versucht. Also ich habe mehrmals den Versuch gemacht und wurde immer wieder abgewiesen. Von den Ärzten? Ja. Vermutest du das? Und wurde eben dadurch verwiesen, dass ich mit ihm reden soll. Mhm. Kann das sein, dass er das den Ärzten so gesagt hat? Ja, es kann sein. Weil es gibt ja eine Vorgeschichte, weil meine Mutter ist auch schwer an Krebs erkrankt gewesen und hat längst gewusst, dass sie nur noch gewisse Zeit zu leben hat. Hm. Und hat den Ärzten verboten, uns das zu sagen. Hm. Und irgendwann haben wir es dann aber doch erfahren, und das habe ich ihm mal so erzählt. Und ich habe es dann, also ich habe es Mitte Januar erfahren, und meine Mutter ist am 6. März gestorben. Also ja. Und wie fandst du das denn, dass deine Mutter das damals so gemacht hat? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also hast ich fand aber auch die Zeit natürlich schlimm. Und ich habe ihm das mal so erzählt und habe gesagt, ich würde das nie wieder wissen wollen, weil das die schlimmste Zeit meines Lebens war. Ach so, du hast ihm gesagt, dass du es nicht wissen würdest. Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja, also war doch das Verhalten deiner Mutter dann okay, weil du wusstest es dann ja nicht. Naja, es geht ja darum, dass ich ihm das erzählt habe, dass ich gesagt habe, dass von dem Augenblick an, wo ich es wusste, dass es für mich die schlimmste Zeit meines Lebens war. Und ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Aber hallo. Natürlich wird er sich daran erinnern. Ich dachte, du hättest ihm gesagt, du hättest das Verhalten deiner Mutter falsch gefunden, es dir zu verheimlichen. Aber so hast du es ja nicht gesagt. Ja, ich habe jetzt aber auch zu ihm gesagt, dass ich es umgekehrt besser finden würde. Also ich finde auch, also wenn du da schon mal ihn in die Richtung geführt hast, solltest du ihn schnell wieder da rausholen, indem du offen sagst, dass du gerne alles wissen möchtest. Das habe ich Ihnen gesagt. Das musst du auch machen, weil du hilfst ihm damit auch. Weil er ist natürlich durch seine Krankheit enorm auch seelisch belastet. Und wenn er mit seiner engsten Person, ich nehme mal an, das bist du, Wenn er da auch nicht offen reden kann, so er das möchte, ist das für ihn natürlich alles noch viel schlimmer. Und das war jetzt am Wochenende eine Situation, als er ihn wieder ins Krankenhaus bringen musste und als ein Bereitschaftsarzt da war, also ein diensthabender Arzt. Mhm. Und ich war ziemlich aufgebracht, weil er immer nur mit Tropfen nach Hause geschickt wurde, die nie geholfen, also die eigentlich nie richtig geholfen haben. Und der Arzt dann mich gefragt hat, inwieweit wissen Sie denn Bescheid? Mhm. Und da habe ich gesagt, also ich weiß schon Bescheid. Und dann hat er meinen Freund angeguckt und naja, dann war da irgendwie so eine komische Situation und der Arzt war dann nachher nicht mehr da und ich bin ja zusammen mit seiner Tochter, haben wir ihn ins Krankenhaus gebracht. Ja. Und da hat er zu uns gesagt, eigentlich wollte ich es euch ja nicht sagen. Aber? Also die Schmerzen kommen vom Tumor. Ach so. Also, er hat euch oder dir da schon was verschwiegen vorher? Denke ich schon, ja. Auf jeden Fall. Mhm. So, und dann hab ich mich bei ihm aufs Bett gesetzt, habe seine Hand genommen und habe gesagt, dass ich das nicht möchte, dass er mir was verschweigt. Du möchtest, dass er dir was verschweigt? Nein, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass er mir irgendwas verschweigt. Genau, genau. Das habe ich ihm, aber ich habe ihm das schon deutlich gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass er mir was verschweigt. Ja. Ich habe gesagt, wenn du deine Tochter schonst, dann mache ich das auch. Also, also du sagst nichts weiter, wenn er das so... Ich sage es nicht weiter, genau. Ja, dann hast du jetzt einen richtigen Schritt unternommen, finde ich, Kerstin. Ich glaube, du hast am Anfang dich ein bisschen falsch verhalten. Er hat offensichtlich dir nicht immer alles gesagt und hat Sorge gehabt, weil du das von der Mutter so erzählt hast. Ja, ja, also ich glaube, dass er mich schon wollte, weil er jetzt ja auch, also 4 Wochen und ich bin wirklich jeden Tag mehrere, also zwischen 6 und 7 Stunden jeden Tag im Krankenhaus. Aber dann hast du jetzt auf jeden Fall, seid ihr jetzt schon mal die richtige Richtung eingeschlagen. Und wenn du ihm das jetzt noch öfters so vielleicht beiläufig so sagst, dass du wirklich möchtest, dass du alles weißt und dass ihr ganz offen sprechen könnt, bin ich sicher, dass du deinem Freund eine größere, noch größere Hilfe bist, als du es vorher schon warst. Bin ich ganz sicher. Ja, genau. Also ich denke auch, dass ich mit dieser Ungewissheit schwerer klarkomme. Mhm. Auf jeden Fall. Also diese ständige sich Hoffnung machen und immer wieder sagen, ach, wird schon nichts sein. Und Also dann wünsche ich euch ein trotz aller Schwierigkeiten ein schönes Pfingstwochenende. Ja. Und sprich so oft es geht und ganz offen und unbefangen. Und ich glaube, das tut euch beiden sehr gut. Ja, genau. Liebe Kerstin, alles Gute für deinen Freund und schöne Grüße an deinen Freund. Ich danke, Domen. Gerne, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Michael. Michael ist 46. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen, Michael. Hi. Deswegen rufst du an. Ja, ganz einfach deswegen, dass in den letzten 4, 5 Jahren in meinem Leben unwahrscheinliche, ja, Auf und Abs gegeben hat und das Ganze mit einer Frau zusammenhing, wo ich nie gedacht hätte, dass mir ja jemand zum Schluss noch so wehtun könnte. Was das ist im Endeffekt der Grund. Was ist das letzte, was ich verstanden? Das ist im Endeffekt der Grund, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass es das gibt, dass mir jemand noch so wehtun kann in meinem Alter. Was hat denn die Frau dir angetan? Ja, also es war folgendes, ich war 18 Jahre lang verheiratet. In den 18 Jahren war ich mit meiner Ex-Frau 13 Jahre lang selbstständig in der Gastronomie. Nach 15 Jahren habe ich dann die Frau kennengelernt in der Zeit und bin also die neue Frau? Also, naja, Lebensgefährtin damals dann. Ja. Meine spätere Lebensgefährtin. Ja. Und habe also meine Ex-Frau mit ihr betrogen. Mhm. Auf wirklich, ja, schäbige Art und Weise, muss ich Wie lange? Sagen. Das ging fast ein Jahr. Ja. Das wusste jeder im Dorf, aber meine Ex-Frau nicht. Mhm. Meine spätere Lebensgefährtin, eine Griechin, ich habe ihr alles finanziert, ich habe ihr Wohnung eingerichtet, ich habe später ihr noch versucht, eine Selbstständigkeit noch klar zu machen, Aber was alles fehlgeschlagen hat. Und diese Frau, diese Lebensgefährtin, diese Griechin, ja, die hat dir so sehr wehgetan? Die hat mir wahnsinnig wehgetan. Was hat sie getan? Ja, in der Zeit, wo wir dann zusammen waren, in den 3 Jahren, hat mir natürlich viel finanzielle Not unter anderem auch, was dadurch zusammenhing, dass wir in die Selbstständigkeit gingen, weil sie unbedingt einen griechischen Imbiss aufmachen wollte. Ja. Den haben wir dann gemacht, in einem Objekt, wo Freunde von ihrer Schwester gehörte und die wiederum dann, was sich erst im Nachhinein rausgestellt hat, schon mit dem Objekt in der Insolvenz waren. Also sag mal konkreter, was hat sie dir angetan? Hat sie dich um Geld geprellt? Sie hat mich um Geld geprellt. Wie viel Geld? Und, ja, im Endeffekt hat sie mich um, sage ich mal, 15.000 bis 20.000 Euro. Ja. Hat sie dich seelisch verletzt? Ja, Wahnsinn. Was hat sie gemacht? Zum Schluss war es dann so, als ich bin dann irgendwann einfach gegangen. Wir waren aber immer noch zusammen, sexuell. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gesehen. Und sie hat dann, zum Schluss war es dann so, dass sie zu mir kam und gesagt hat, sie könnte mit mir nicht mehr zusammen sein, weil ihre Mutter jetzt gestorben ist. Und im Sommer hätte sie ihrer Mutter versprochen, dass sie mit mir nicht mehr zusammen wäre. Und ihre Mutter hat immer noch den Eindruck, ihre Mutter würde jetzt von oben auf mich runter, auf uns runterschauen und würde uns sehen. Und also sie hat, die deine Partnerin hat ihrer Mutter versprochen, dass sie nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte. Weil für ihre Mutter war das schlimm, dass sie sich von ihrem Ex-Mann getrennt hatte, weil das waren Beamter, das waren gesicherte Verhältnisse. Du hast das gerade am Anfang so gesagt, du hättest dir nicht vorstellen können, dass dir nochmal jemand so sehr wehtut. Ja. Wenn du das jetzt so erzählst, hatte ich gerade so im ersten Moment den Eindruck, naja, es ist halt eine unglückliche Liebesgeschichte. Hat es noch eine andere Dramatik? Nee, an sich nicht, Domian. Das Einzige ist, dass ich einfach über diesen, ja, was mich an der ganzen Sache am meisten erschreckt, 18 Jahre mit meiner Ex-Frau, die Trennung hat mir nicht so weh getan, als wie die Trennung von ihr. Und ich hänge der ganzen Sache noch so nach und das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ach so, das heißt, diese Frau hat dich abgezogen, geldmäßig, die hat dich wirklich seelisch verletzt und trotzdem trauerst du ihr jetzt noch mehr nach als damals deiner Ehe. Ja. Warum? Ich weiß es nicht, Domian. Ja, wie war wahrscheinlich, weil ich sie geliebt habe. Ja, wahrscheinlich, weil ich sie wahnsinnig geliebt habe. Okay, da ist ja schon die Vergangenheitsform drin. Ich habe sie geliebt. Ja, ich liebe sie immer noch. Sonst würde ich ja gar nicht jetzt bei dir anrufen. Aber wie kann man denn jemanden lieben, der einem so was angetan hat? Verstehe ich nicht. Ja, tja, schau, wenn ich selbst verstehen könnte. Ja. Ich glaube, dann hätte ich bei dir nicht angerufen, schau. Natürlich, aber da muss man sich ja zwingen zu. Man muss sich ja zum Nachdenken zwingen. Man kann sich ja nicht einfach. Vielleicht hängt das, Domian, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich selbst nicht mehr die Zeit habe, aufgrund von meinem Beruf. Ich bin vom Beruf Koch, Küchenchef, dass ich überhaupt noch irgendwie eine Perspektive sehe, jemanden kennenzulernen etc. Und ich teilweise wirklich diese hässliche Zeiten, was ich mit ihr erlebt habe. Also zum Beispiel die Frau hat es fertig gebracht, zu mir zu sagen, im Gegensatz zu dir musste ich fürs Ficken nie bezahlen. Ja? Also du bist tief verletzt worden von der Frau. Sehr tief. Ist schade, dass schon Schluss ist, aber. Ja, weißt du, Michael, was ich zum Schluss gerne noch sagen möchte, ist, wenn man sowas erlebt hat, muss man sich, wenn man so einen Liebesschmerz meint zu verspüren, muss man sich wirklich all diese schlimmen und bösen Sachen immer wieder vor Augen führen, die diese Person einem angetan hat. Damit wischt man auch die Sentimentalitäten zur Seite und auch die schönen Erinnerungen, die es auch mal gegeben hat. Deswegen sagte ich gerade, da muss man sich zu zwingen, ganz einfach aus so einem Ding rauszukommen. Kann dir gerne anbieten, Michael, weil es jetzt wirklich ein bisschen kurz war, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Das wäre, also wenn du es schaffst, so in den das nächsten wir sehr Minuten gerne. Nochmal, wäre es lieb. Sehr gerne, das machen wir, Michael. Alles Gute, wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Gunnel Blendin. Und morgen heißt unser Thema Leben ohne Sex. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die wirklich ganz ohne Sex leben. Vielleicht bedingt durch eine Krankheit, einen Unfall oder als Spätfolgen eines Verbrechens. Oder die sich bewusst gegen Sex entschieden haben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir dann hier.